Am 10. März gab es eine Gedenkveranstaltung zum 70. Gründungstag des Betriebs für Seetransport Pyongyang. Daran nahmen der stellvertretende Vorsitzende des ZK der PDAK, Oh Soo-young, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter und die Belegschaft des Betriebes teil. Auf der Veranstaltung wurde durch Oh Soo-young das Glückwunschschreiben des ZK der PDAK an die Belegschaft und die leitenden Mitarbeiter des Betriebes für Seetransport Pyongyang übermittelt. In dem Glückwunschschreiben hieß es: Der Betrieb für Seetransport Pyongyang wurde am 11. März zu C36 1947 vom Präsidenten Kim Il-sung gegründet. Danach besuchte er diesen Betrieb 8 Mal und erhielt dabei den Weg zur Entwicklung des Betriebes. Genosse Kim Jong-il, der große Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des Transports auf dem Fluss Taedong richtete und gab dem Betrieb mehrmals wertvolle Hinweise und stellte dem Betrieb wiederholt die modernen Passagierschiffe und Anlagen zur Verfügung. In den vergangenen 70 Jahren wurde der Betrieb für Seetransport Pyongyang dank der Fürsorge und Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zur Basis für Seetransport entwickelt, die viele Passagier- und Frachtschiffe und ein Schiffreparaturwerk besitzt. Auf der Veranstaltung gab es ein Referat und die Reden.